Die Paarbeziehung wird aufgeführt wie ein Barockkonzert. Eine Vielfalt schönster Melodien erklingt in der Höhe. Und darunter erklingt ein Basso continuo, der die Melodien führt und eint und trägt und ihnen ihr Gewicht und ihre Fülle gibt. In einer Paarbeziehung lautet der Basso continuo: Ich nehme dich, ich nehme dich, ich nehme dich. Ich nehme dich zu meiner Frau. Ich nehme dich zu meinem Mann. Ich nehme dich und gebe mich mit Liebe.